أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jeder von euch weiß, dass sich der Islam oder der Din oder das Wissen über den Din erteilt sich in zwei Arten, die Muamelat und die I'tiqadiyat. Der Teil Al-Muamelat kommt von der arabischen Wort Amel, Tat. Al-Muamelat, die Taten, das Äußerliche. Wie nehme ich Wudu, Abdest? Wie faste ich? Wie mache ich das Gebet? Wie mache ich Hajj? Muamelat, äußerliche Taten, Taten mit dem Körper. Das ist ein Teil des islamischen Wissens. Und der zweite ist I'tiqadiyat von Aqida, Aqaid. Das Ilm über was? Ilm über die Taten des Herzens. Des Glaubens. Das, wenn jemand sagt, Aqida bedeutet Glauben. Glauben. Das Wissen über den Glauben, was wir glauben im Sinne, die Taten unseres Herzens. Die Taten und Wörter und Aussagen des Herzens. يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل. Wenn jemand sagt, ich glaube an Allah, ist ein Gläubiger? An was glaubt wenn sagt, ich glaube an Allah? Ich glaube an Allah. Die Christen sagen auch, ich glaube an Allah. Ich glaube an Gott. Die Juden sagen auch, ich glaube an Gott. Viele Arten von Mushrikin, die sich dem Islam zuschreiben oder nicht zuschreiben, sie sagen auch, ich glaube an Allah. Aber die sind trotzdem keine Gläubigen. Die sind trotzdem Kuffar. Weil wir haben gesagt, wenn jemand sagt, ich glaube an Allah, dann muss er an Allahs, an erster Stelle, an Allahs, oder setze es auf welche Stelle du möchtest. Er muss an Allahs Rububiyya glauben. Allahs Herrschaft. Er als Herrscher, Tabaraka wa ta'ala, mit seinen Taten, die er macht. Er ist einzigartig in seiner Herrschaft und in dem, was er erschafft und schöpft und macht. Keiner kann das machen, was Allah macht. Nur er ist der Einzige, der das macht, so wie er es macht, auf einer perfekten Art und Weise, ohne irgendwelche Mängel, Tabaraka wa ta'ala. Und wenn du sagst, ich glaube an Allah, dann bedeutet das, du glaubst an seine Asma und seine Sifat. Du glaubst an seine Namen. Die Namen, mit denen er sich selbst genannt hat oder der Prophet ihn nennt. Ja Rahman, ja Rahim, ja Ghaffar, ja Aziz, ja Mutakabbir, ja Jabbar und so weiter und so weiter. Und du glaubst an seine Sifat, an seine Eigenschaften, seine Attribute, mit denen er sich selbst beschreibt. Er beschreibt sich, dass er kräftig ist, dass er stark ist, dass er mächtig ist. Er beschreibt sich selber, dass er gnädig ist. Dass er Erbarmen hat. Er beschreibt sich selbst, er wäre derjenige, Tabarak wa ta'ala, der viel verzeiht. Und er liebt es zu verzeihen. Er beschreibt sich selber, Tabarak wa ta'ala, dass er derjenige ist, der streng bestraft. Ja? Er beschreibt sich, Tabarak wa ta'ala, im Koran, dass er Hände hat. Ja? Er beschreibt sich, dass er Augen hat, Tabarak wa ta'ala. Er beschreibt sich selbst, dass er sich über seinen Thron erhoben hat. In die Höhe, Azza wa Jal. Oder nicht? Und deine Pflicht ist, wenn du sagst, ich glaube an Allah, dass du an diese Sachen glaubst. لأنك نصر له قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم. Wenn du sagst, ich glaube an Allah, dann glaubst du an seine Uluhiyya, dass der Einzige ist, der es verdient, angebetet zu werden. Der Einzige mit dieser Gotteseigenschaften und der Einzige, der es gebührt, angebetet zu werden. Viele Leute sagen, ich glaube an Allah, aber sie beten andere. Muslime, das sind keine Muslime, das sind Mushrikin, aber Leute, die sich dem Islam zuschreiben. Sogenannte Muslime aus, keine Ahnung, aus Bosnien, Albanien, Türkei, Tschetschenien, Afghanistan, arabischen Ländern. Sie sagen, sie wären Muslime, aber sie beten andere falsche Gottheiten an. Sie wissen es aber überhaupt nicht. Weil wenn sie es wüssten, dann würden sie es auch vielleicht, sie würden damit aufhören. Aber viele begehen den Schirk genau aus welchem Grund? Aus ihrem Jahl, aus ihrer Unwissenheit über Yasin Billah. Und unser Ziel, warum wir studieren und lernen, ist, dass wir deine Nähe, wenn du lernst, wenn du Ilm suchst, ist was? An erster Stelle, dass du den Jahl von dir selbst entfernst, dass du kein Jahil bist, dass du das Unwissen von dir entfernst, dass du kein Unwissender mehr bist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, وَلَا تَكُمْ مِنَ Sei nicht von den Jahle. Der Prophet selber, Musa alaihi sallam und andere Propheten sagen, und bewahre mich davor, dass ich ein Jahil bin. من سلالة صهيوني نعم قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيوني فلتقاتل فدين الله يا قومي يعاني وقد لاقى صدودا وجمودا فمن منكم يقول بملء فيني يعين وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى hat uns erlaubt, dass wir wieder mit unseren Vorträgen weitermachen. الحمد لله رب العالمين. Die Brüder, die bis jetzt dabei waren, außer die schlafen irgendwo in der Ecke, komm nach vorne, ja. Afghani, kommt nach vorne, inshallah ta'ala, dass ihr nicht einschläft hinten. Die also, die immer bei uns waren und mit uns diese ganzen Vorträge gemacht haben, mit Allahs Erlaubnis, sie wissen also, wie unser System ist. Ja? Samstag haben wir bis jetzt immer Aqidah gehabt. Ja? Und ihr wisst, was Aqidah bedeutet, dass wir jetzt nicht wieder diese Begriffe erklären, was bedeutet Aqidah und so weiter und so weiter. Jeder von euch weiß, dass sich der Islam, oder der Din oder das Wissen über den Din erteilt sich in zwei Arten, die Mu'amalat und die I'tiqadiyat. Der Teil Al-Mu'amalat kommt von der arabischen Wort Amel, Tat. Al-Mu'amalat, die Taten, das Äußerliche. Wie nehme ich Wudu, Abdest, wie faste ich, wie mache ich das Gebet, wie mache ich Hajj, Mu'amalat. Äußerliche Taten, Taten mit dem Körper. Das ist ein Teil des islamischen Wissens. Und der zweite ist I'tiqadiyat von Aqida. Aqaid. Das Ilm über was? Ilm über die Taten des Herzens, des Glaubens. Das, wenn jemand sagt, Aqida bedeutet Glauben. Glauben. Das Wissen über den Glauben, was wir glauben im Sinne, die Taten unseres Herzens. Die Taten und Wörter und Aussagen des Herzens. Wie zum Beispiel Al-Khawf, Angst. Angst ist eine Sache in der Scharia, im Islam, dass man lernen muss, oder nicht? Liebe, was ist Liebe im Islam? Ich rede jetzt nicht von der äußerlichen Liebe. Die Liebe, die sich verkörperlicht hat. Davon reden wir nicht. Sondern die Liebe des Herzens. Liebe zu Allah. Liebe zum Propheten, alaihi salatu wassalam. Liebe zu La ilaha illallah. Liebe zum Mu'minin. Und das Gegenteil von Liebe ist Hass und Verabscheuung. Hat das was im Herzen? Natürlich. Das sind alles Sachen, die man präzise lernen muss. Wie gesagt, dass wir jetzt nicht über Aqida reden, über diesen Begriff, dass wir es erklären, weil wir haben nicht so viel Zeit, unsere Zeit läuft uns davon. Samstags, wie gesagt, machen wir Dars in Aqidah. Und wir haben ein Buch, Fatawa al-Aimmat al-Najdiyya. Wir haben bis jetzt wie viele, 14, 15 Vorträge gehabt aus diesem Buch. Ja? Vorher hatten wir zum Beispiel das kleine Büchlein Al-Tawhid al-Muyassir, der Tawhid leicht gemacht sozusagen. Tawhid leicht gemacht. Der erleichterte Tafsir, das Tawhid, dass man den Tawhid leichter versteht und lernt. Weil derjenige, der den Tawhid nicht kennt, der ihn nicht erlernt, der sich damit nicht auskennt, der weiß nicht, was das ist. Nicht nur, dass er es nicht weiß, dass er es nicht auswendig gelernt hat, sondern er hat es auch nicht in seinem Herzen. So einer ist kein Muslim. Der ganze Koran von Anfang bis Ende spricht davon. Letztens, im Ramadan, gab es irgendeine Fitna unter den Brüdern aus Kaukasus. Ja? Und die kamen hier, haben sich beschwert bei mir. Ja, der eine hat gesagt, wer das nicht kennt, ist ein Kafir. Der andere hat gesagt, ja, wer das nicht lernt, ist ein Muschrik. Und so weiter und so weiter. Ich habe vergessen, Ihnen zu sagen, inshallah ta'ala, nach Ramadan, kommt ihr, setzt euch alle hin. Jeder, der in dieser Fitna was, also der sich in dieser Fitna verwickelt hat, der was damit zu tun hat, kommt inshallah ta'ala und wir erklären diese Mas'ala, wo ihr euch uneinig seid, von Anfang bis Ende. Ohne irgendwelche Problematik. Weil der eine sagt, ja, das ist Kufr, der andere sagt, nein, das ist nicht. Aber keiner hat das so richtig wie Tafsil. Was bedeutet wie Tafsil? Also, dass er die Sache erklärt, auch dass er die ganz kleinen Sachen, dass er jede Einzelheit erwähnt und erklärt. Das bedeutet wie Tafsil. In grob. Ja, wer das macht, ist, ja, stimmt. Aber einige, zum Beispiel Shurutu la ilaha illallah, die Voraussetzungen für la ilaha illallah. Was ist Schart? Schart ist die Sache, die man vor der Tat erfüllen muss. Zum Beispiel, was sind Shurut von Salah? Shurutu Salah, die Voraussetzungen für das Gebet, für Namaz. Eine dieser Voraussetzungen, einer dieser Shurut, Schart, ist was? Tahara, Wudu, Abdest, oder nicht? Wenn du Abdest nicht hast, ist dieses Gebet ungültig. La ilaha illallah hat auch seine Shurut, haben wir gesagt. Voraussetzungen, die du erfüllen musst, damit dieses La ilaha illallah gültig ist. Ein Bruder hat gesagt, wer La ilaha illallah nicht kennt, ist ein Kafir. Und eine andere Gruppe von Brüdern haben gegen seine Aussage rebelliert. Oh, wie kannst du das sagen und so und da? Was, wenn ein Jahil ist, wenn er sich nicht auskennt? Dann die Frage wieder mit, ist Jahil eine Entschuldigung? Unwissen. Ist das eine Entschuldigung? Bei jemandem, der eine Tat von Kufr oder von Schirk begeht, ist er mit seinem Unwissen entschuldigt? Und dann gab es Diskussion darüber, und dann kamen sie zu mir, der eine sagt, Wallah, er hat Fitna gemacht. Der andere sagt, ja, der hat Fitna gemacht. Der dritte hat gesagt, ja, Jahil. Der vierte, er sagt, komm, erklären wir die Sache, inshallah, wir machen Vorträge in Aqidah. Genau diese Sachen erklären wir ganz genau. Aber jemand, der nicht zu Vorträgen kommt, okay? Oder besser gesagt, es gibt drei Arten von Brüdern, wenn es sich über das islamische Wissen angeht. Was ist das islamische Wissen? Was es Ilm angeht, habe ich selber mit meinen Augen bemerkt, es gibt drei Arten von Brüdern. Vielleicht gibt es mehrere Arten, aber ihr könnt mir das gerne sagen, falls mir das entgangen ist. Aber ich selber habe drei bemerkt. Vielleicht gibt es noch andere Arten, aber vielleicht will ich darauf nicht gucken, absichtlich oder unabsichtlich, wie auch immer. Eine, das ist die Gruppe Nummer drei. Das sind die, die kommen nur zum Vortrag in die Moschee. Hören sich das an und gehen wieder. Das ist ihr einziger Kontakt mit dem islamischen Wissen, mit Ilm. Nur das. Dann gibt es Nummer zwei. Die sind schon auf einem besseren Niveau. Das, was sie hören von Vorträgen, die diskutieren mit anderen Brüdern. Die sind schon besser. Und die dritte Gruppe, und das sind die besten meiner Meinung nach, das sind die, die kommen zum Vortrag, die hören andere Vorträge, die diskutieren mit anderen Brüdern und selbst recherchieren sie und suchen. Suchen, gucken, lernen. Wer hat was gesagt? Wie läuft dieser Hadith? Was bedeutet dieser Hadith? Was sagen die islamischen Gelehrten? Was sagt Imam An-Nawawi über diesen Hadith? Was sagt Ibn Hajar? Und so weiter und so weiter. Die lernen selber. Das ist die beste Gruppe. Es gibt auch, jemand von euch wird sagen, es gibt Leute, die kommen überhaupt nicht zum Vortrag, aber sind immer bereit, mitzureden. So, das geht nicht, das ist ungerecht. Du lernst nicht, hörst dir keine Vorträge an, bist dir sozusagen dein eigener Scheich und dann willst du irgendwo mitreden. Nein, du darfst nicht mitreden. Wir werden dir sagen, Bruder, du darfst nicht mitreden in der Sache. Du darfst nur kommen, ein Heft mitnehmen oder eventuell so ein Spionagegerät, um dir den Vortrag anzuhören oder aufzunehmen, damit du dann die Sache studierst und lernst. Egal, das ist kein Problem. Ja. Wir werden inshallah ta'ala, dass wir inshallah ta'ala nicht unsere Zeit verschwenden, wie wir das am Anfang gesagt haben, werden wir am Samstag weiter dieses Buch für Tawa Elima Tinejdiya machen. Wir haben hier inshallah ta'ala den ersten Mujallad, den ersten Teil, Nummer 1, haben wir schon fast durch. Wir haben hier noch ein einziges Kapitel. Okay, vor dem gibt es noch ein Kapitel, das ich absichtlich übersprungen habe. Und das ist Al-Asma'i wa Sifat. Allahs Namen und Eigenschaften. Das werden wir hoffentlich mit nächstes Mal machen, wenn wir mit diesem Kapitel heute fertig werden. Wenn nicht, werden wir dieses Kapitel weitermachen, fertig machen nächstes Mal. Und dann machen wir weiter mit Al-Asma'i wa Sifat. Ha? Heute werden wir inshallah ta'ala die Fatawa, die Aussagen der islamischen Gelehrten sagen, erwähnen über den Qadr. Über den Qadr. Alas, barakallahu fikum. Wir haben früher gelernt über die Säulen des Imans. Shurutul Iman. Shurutul Iman werden sie eigentlich bei uns genannt, die Muslime hier irgendwo in Europa. Aber in Wirklichkeit nennt man das Erkanul Iman. Wie auch immer, wie euch die Säulen des Imans. Was sind die Säulen des Imans? Amantu billahi. Al-Imanu billah. Wer kennt von euch Amantu? Das nennen wir, als wir klein waren. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyum al-akhir wa bil qadri khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Oder nicht? Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Al-Imanu, an tu'mina billahi wal yawmil akhir, an tu'mina billahi wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi wal yawmil akhir, wa bil qadri khayrihi wa sharri. Das ist der Iman, also die Säulen des Imans, erklärt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesem Hadith. Wenn du sagst, ja Koshar, Amantu billah, ich glaube an Allah. Was bedeutet das, ich glaube an Allah? Das haben wir so oft erwähnt. Antwort. Warum frage ich dich dann? Will ich gerne Antwort geben. An was glaubst du? Okay. An seine Uluhiyya. Halas. Okay, du hast das jetzt auf Arabisch gesagt. Die nicht Arabisch können, haben keine Ahnung, wovon du redest. Wenn jemand sagt, ich glaube an Allah, ist er ein Gläubiger? An was glaubt er, wenn er sagt, ich glaube an Allah? Ich glaube an Allah. Die Christen sagen auch, ich glaube an Allah. Ich glaube an Gott. Die Juden sagen auch, ich glaube an Gott. Viele Arten von Mushrikin, die sich dem Islam zuschreiben oder nicht zuschreiben, sie sagen auch, ich glaube an Allah. Aber die sind trotzdem keine Gläubigen. Die sind trotzdem Kuffar. Weil wir haben gesagt, wenn jemand sagt, ich glaube an Allah, dann muss er an Allahs, an erster Stelle, an Allahs, oder setze es auf welche Stelle du möchtest. Er muss an Allahs Rububiyyah glauben. Allahs Herrschaft. Er als Herrscher, der Baraka wa Ta'ala, mit seinen Taten, die er macht. Er ist einzigartig in seiner Herrschaft und in dem, was er erschafft und schöpft und macht. Keiner kann das machen, was Allah macht. Nur er ist der Einzige, der das macht, so wie er es macht, auf einer perfekten Art und Weise, ohne irgendwelche Mängel, tabaraka wa ta'ala. Und wenn du sagst, ich glaube an Allah, dann bedeutet das, du glaubst an seine Asma und seine Sifat. Du glaubst an seine Namen. Die Namen, mit denen er sich selbst genannt hat, oder der Prophet a.s. ihn nennt. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Aziz, Ja Mutakabbir, Ja Jabbar und so weiter und so weiter. Und du glaubst an seine Sifat, an seine Eigenschaften, seine Attribute, mit denen er sich selbst beschreibt. Er beschreibt sich, dass er kräftig ist, dass er stark ist, dass er mächtig ist. Er beschreibt sich selber, dass er gnädig ist, dass er Erbarmen hat. Er beschreibt sich selbst, er wäre derjenige, Tebarek wa Ta'ala, der viel verzeiht. Und er liebt es zu verzeihen. Er beschreibt sich selber, Tebarek wa Ta'ala, dass er derjenige ist, der streng bestraft. Ja? Er beschreibt sich, Tebarek wa Ta'ala, im Koran, dass er Hände hat. Ja? Er beschreibt sich, dass er Augen hat, Tebarek wa Ta'ala. Er beschreibt sich selbst, dass er sich über seinen Thron erhoben hat, in die Höhe, Azza wa Jal. Oder nicht? Und deine Pflicht ist, wenn du sagst, ich glaube an Allah, dass du an diese Sachen glaubst. Weil viele Leute sagen, ich glaube an Gott. Beschreibe mal, an was du glaubst. Er glaubt an irgendeine Macht, die es gibt. Die Mutter Natur ist ein Gott. Ja? Und so weiter und so weiter. Jetzt wollen wir nicht mit den Muschikin beschäftigen. Und wenn du sagst, ich glaube an Allah, dann glaubst du an seine Uluhiyah. Dass er der Einzige ist, der es verdient, angebetet zu werden. Der Einzige mit dieser Gotteseigenschaften und der Einzige, der es gebührt, angebetet zu werden. Viele Leute sagen, ich glaube an Allah, aber sie beten andere. Muslime, das sind keine Muslime, das sind Muschrikin. Aber Leute, die sich dem Islam zuschreiben. Sogenannte Muslime aus, keine Ahnung, aus Bosnien, Albanien, Türkei, Tschetschenien, Afghanistan, arabischen Ländern. Sie sagen, sie werden Muslime, aber sie beten andere falsche Gottheiten an. Sie wissen es aber überhaupt nicht. Weil wenn sie es wüssten, dann würden sie es auch vielleicht, sie würden damit aufhören. Aber viele begehen den Schirk genau aus welchem Grund? Aus ihrem Jahl, aus ihrer Unwissenheit über Yasin Billah. Und unser Ziel, warum wir studieren und lernen, ist, dass wir deine Nähe, wenn du lernst, wenn du Ilm suchst, ist was? An erster Stelle, dass du den Jahl von dir selbst entfernst, dass du kein Jahil bist, dass du das Unwissen von dir entfernst, dass du kein Unwissender mehr bist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, "Wa la takum min al-jahilin." Sei nicht von den Jahle. Ja? Der Prophet selber, Musa alaihi salam und andere Propheten sagen, ja? Und bewahre mich davor, dass ich ein Jahil bin. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. An erster Stelle lernst du, dass du selber kein Jahil bleibst. Weil keiner ist mit Ilm geboren. Sondern mit was ist er geboren? Mit Unwissen. Er weiß nichts. Kannst nicht reden, kannst nicht gehen, kannst nichts. Alles lernst du mit der Zeit. Na, deine Eltern bringen dir die wichtigsten Sachen bei. Na, wie du dir das Gesicht wäscht, wie du dir die Nägel wäscht nach dem Spielen im Park. Na, dass du dir die Hände wäschst vor dem Essen, dass du dich selbst reinigst. Und dann, wenn du Zähne bekommst, wie du dir diese Zähne pflegst, damit sie nicht verfaulen, wa'yazan billah. Dann bringen sie dir die wichtigsten Sachen bei. Wer ist dein Gott? Und was ist dein Ziel auf dieser Welt? Sie bringen dir bei, wer ist dein Prophet? Sie bringen dir bei, wer sind deine Freunde und wer sind deine Feinde? Das machen gute Eltern. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Schlechte Eltern, sie lassen dich... Du musst dich selbst erziehen und du musst dir selbst die Sachen ganzen, du musst die, wie sagt man das, mit deinem Körper experimentieren, damit du es lernst. Und dann 16 Jahre, sie ist schon schwanger. Sie hat mit ihrem Körper experimentiert. Es gab niemanden, der ihr das beibringt. Gestern lesen wir Nachrichten, irgendein Mädchen, keine Ahnung, oder Frau, hat ihr Baby geboren und es lebendig in einen Sackerl eingepackt und hat es in die Donau geworfen. Die es gefunden haben, haben gesagt, das Mädchen hat also im menschlichen Sinne alle Voraussetzungen gehabt, zu überleben, zu leben. Ha? Aber la hawla wa la quwwata illa billah. Keiner hat ihr das beigebracht. Ist so einer entschuldigt mit ihrem Unwissen? Ich wusste es nicht. Nein, ist sie nicht entschuldigt. Sie hätte es lernen können, aber hat sie nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Der Verstand und Ilm ist der Unterschied zwischen den Menschen und den Tieren. Deswegen lernen wir, weil die erste Aya, die offenbart worden ist, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lies und lerne im Namen deines Herrn, der erschafft. Er ist der Schöpfer, der Baraka wa Ta'ala. Na, wo sind wir stehen geblieben, dass wir zurückkommen zu unserem Thema? Die Säulen. Aywa. Du sagst, Amen tu billah, ich glaube an Allah. Dann glaubst du an diese Sachen, die wir erwähnt haben. Weil wenn du sagst, ich glaube an Allah und du weißt nicht, an was du glaubst und an wen du glaubst und was er von dir verlangt und wer ist dein Herr, der Baraka wa Ta'ala, dann ist dieses Amen tu billahi nichts wert. Oder du sagst, Amen tu, ich glaube an die Malaika. Was bedeutet das, ich glaube an die Malaika? Glaubst du an kleine nackte Babys mit Flügeln, die herumfliegen und herumflattern? Ist das Amen tu bil Malaika? Ich glaube an Malaika. Kleine nackte Babys mit lockigen blonden Haaren. Ein schwarzes Baby mit Flügeln wirst du nirgends sehen. Vielleicht irgendwo in Afrika bei den Christen. Ja. Oder nicht? Aywa, so glauben die, o Yasemillah. Oder wenn du sagst, ich glaube an Propheten. Ja. An was glaubst du an Propheten? An alle Propheten oder nur an bestimmte Propheten? Wenn du sagst, ich glaube an das jüngste Gericht, glaubst du, dass du Yomul Qiyamah, ein Beispiel, Yomul Qiyamah, wirst du aus der Erde wie eine Pflanze rauswachsen. Wenn du sagst, ich glaube nicht daran, sagst du, ja, dann glaubst du nicht an Yomul Qiyamah. Oder du sagst, du glaubst nicht an eine Brücke zwischen dem, also dem Ardul Mahshar. Ardul Mahshar ist die Erde, das Land oder der Platz, wo sich die Menschen versammeln werden. Ja? Zwischen Ardul Mahshar und Jannah oder zu Kantara, die zwischen, das ist eine andere Brücke. Ja? Habibi, Barakallahu fikum, da ist die Erde, wo sich die Menschen sammeln werden. Okay? Dann gibt es eine Brücke über den Jahannam. Dann ist da ein Platz, wo die Mu'minin rüberkommen werden. Dann gibt es da noch eine Brücke bis Jannah. Diese Brücke heißt Kantara und die erste Brücke heißt Sirat. Ja? Du kommst und erklärst das jemandem, es gibt eine Brücke, die ist scharf wie ein Schwert, dünner als ein Haar, an den Seiten sind Haken, die die Leute, die Fasika, also Sünder, sie werden sie runterziehen und sie werden ihnen den Weg über die Brücke erschweren. Manche werden so schnell wie der Blitz rüber flitzen, manche werden wie ein schneller Reiter rüber flitzen, kann man auch sagen, inshallah. Manche werden, wie sagt man da, das kriechen, manche werden es gar nicht schaffen, sie werden dort ankommen und dann, A'udhu Billah, in die Hölle. Er sagt, na, ich glaube schon an jüngste Gericht, aber diese Sachen glaube ich nicht, so Brücke und so. Allah, du glaubst nicht an Yomul Qiyamah. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Heute reden wir über den Iman in den Qadr. Ja. Qadr bedeutet was? Haben wir erwähnt. Ein gutes deutsches Wort brauchen wir inshallah ta'ala für Qadr. Ja. Allahs Vorherbestimmung und das Schicksal. Ja. Diese Sache muss man ganz genau erklären, damit man nicht Kafir wird. Weil man wird Kafir, wenn man die Mas'ala, Al-Qadr, wenn man sie gut nicht lernt, wird man Kafir. Wie viele Sekten Kuffar geworden sind. Einige haben die Sache Qadr nicht verstanden. Ja, und haben gesagt, Allah hat mich zu allem gezwungen. Er hat das vorher bestimmt, wurde alles aufgeschrieben. Allah weiß und wusste, und was passieren wird. Ja, und Allah hat mich gezwungen, dass ich das mache, so wie ich das mache. Und er wurde Kafir, indem er seinen Scherr, sein Übel hat er Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben. Er sagt, ja, ich trinke, Allah will, dass ich trinke. Ja, und ja. Dann er sagt, ja, wenn Allah wollte, will ich beten, deswegen bete ich nicht. Ja, diese Sekte heißen Jibriye. Ja, sie sagen, alles was ich mache ist Allahs Wille, alles was ich mache ist Ibadah. Sogar wenn ich Zina mache, das ist auch Ibadah, Gottesdienst, weil Allah... Ja, ich bin in Allahs Händen so wie ein Blatt im Wind. Wenn ein Blatt vom Baum abfällt, der Wind trägt ihn hin und her. Genauso bin ich in Allahs Händen. Er macht mit mir, was ich will. Ja, das ist falsch. Das ist die falsche Überzeugung. Das ist die Überzeugung der Kuffar. Ja. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Andere Sekte, die Qadariyya, sagen, Allah hat nichts vorherbestimmt. Und Allah wusste auch nicht, was passieren wird. Er hat es erst erfahren, nachdem es geschah. Ja? Weil, wenn ich zum Beispiel eine Sünde gemacht, wenn ich eine Sünde machen will, hätte Allah gewusst, dass ich sie machen will, dann würde er mich davor abhalten. Wenn er aber wüsste, dass ich sie machen will, er lässt mich aber, das bedeutet, er ist ungerecht. Er will, dass ich eine Sünde mache. Er zwingt dich, dass ich eine Sünde mache. Und danach wird er mich in Jahannam bestrafen, wegen einer Sünde, die ich gar nicht gemacht habe, sondern er. Das sind Kaderie. Käferer der schlimmsten Sorte. Die Dschibrier sind noch auch Kuffar. Aber wie gesagt, das sind alles sozusagen Sachen, die diese Sekten falsch verstanden haben, die diese Sekten nicht gelernt haben, und dann sind sie in die Irre gegangen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von dieser Dalala, von diesem Irreweg und Irregang bewahren, und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Mes'ala verstehen lassen. Wallah, es gibt viele Leute, subhanallah, sie lernen Ilm sogar bei den richtigen Ulema, bei den richtigen Shuyukh. Kann sein Sheikh etwas dafür, dass dann später sein Talib, sein Student, durchdreht und verrückt wird? Nein, Wallah, er kann nichts dafür. Er hat alles von sich gegeben, ihm das Richtige beizubringen. Aber er, vielleicht wegen seiner Nähe oder wegen irgendeiner anderen, wie sagt man das, Sache, er checkt es nicht und geht in die Irre. La haula wa la quwwata illa billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns also diese Sache richtig verstehen lassen. Wir haben über Kader geredet. Sozusagen diese Vorträge von Buch Fatawa al-Aimmat al-Najdiyya sind in Wirklichkeit nur Wiederholung von dem, was wir erwähnt haben. Und ihr werdet euch inshallah ta'ala erinnern, wenn wir diese Fatawa lesen, werdet ihr euch erinnern über das, was wir erwähnt haben aus unserem Buch Tawhid al-Muyassir, also der erleichterte Tawhid für Studenten. Die erste Aussage ist von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, der Sohn von, also Abdullah, der Sohn von Umar ibn Khattab, Emir al-Mu'minin, rahimahum Allahu ta'ala. Er sagt, لو كان للعبد مثل أهد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. Hätte ein Diener, ein Mensch, hätte er so viel Gold wie der Berg Uhud. Ihr habt gesehen, wie groß Uhud ist, und wer das nicht gemacht hat, soll im Internet nachschauen. Wenn jemand so viel Gold hätte wie der Berg Uhud und es fi sabilillah spendet als Sadaka, es fi sabilillah ausgibt, Allah wird es von ihm nicht annehmen, bis er nicht an den Qadr glaubt. Bis er nicht an Qadr glaubt. Aber wenn wir sagen, dass er an Qadr glaubt, da wir sagen das Gleiche, was wir gesagt haben, ich glaube an Gott. Dass du richtig glaubst. Wenn du sagst, ich glaube an Vorbestimmung, falsch. Ich glaube an Qadr auf eine falsche Art und Weise. Das ist das, der gleiche Urteil. Und wer ist derjenige, von dem Allah subhanahu wa ta'ala eine Tat nicht annimmt? Und so eine große Tat. Wer ist derjenige? Von wem nimmt Allah subhanahu wa ta'ala seine Tat nicht an? Von einem Muschrik. Oder von einem Okay, von einem Muschrik in diesem Sinne, weil es eine Sache der Akida ist. Und Taten, äußerliche Taten von einem Munafik oder von einem Murai, ein Muslim, der Ria macht, also Augendienerei. Aber bleiben wir hier bei Akida. Habt ihr das verstanden, Barakallahu fikum? Du wirst jemanden fragen, glaubst du an Schicksal? Er wird sagen, ja, ich glaube an Schicksal. Du glaubst an Schicksal. Aber wenn wir einige Sachen erwähnen, die wir uns selber inshallah ta'ala erwähnen werden, wir sagen, ich höre zum ersten Mal davon, ich weiß gar nicht, dass es so etwas gibt. Deswegen lernen wir mit Allah, der Baraka ta'ala, Erlaubnis. Sagt Ubay ibn Ka'b und Abdullah ibn Mas'ud und Hudhaifa ibn al-Yaman und Zayd ibn Thabit radiallahu anhum ajma'in, alle diese Namen, die ich jetzt erwähnt habe, sind wer? Sind Sahaba. Sahaba, Gefährte, Freunde des Propheten alayhi salatu wasalam. Die sagen, لو أنفقت مثل أهد أهد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. الله أكبر. Die sagen, wenn du ausgeben würdest, wenn du so viel Gold ausgeben würdest, so groß wie Berg Uhud, wenn du so viel ausgeben würdest, Allah würde das von dir nie annehmen, bis du nicht an Qadr glaubst und bis du nicht hatta ta'lam. Wisst ihr, was bedeutet ta'lam? Bis du es nicht wisst, bis du es nicht weißt, mit Überzeugung. Und bis du nicht weißt, dass das, was dich getroffen hat, konnte dich niemals verfehlen. Und das, was dich verfehlt hat, konnte dich niemals treffen, wenn du nicht überzeugt bist, dass das so ist, würde Allah von dir niemals, nicht einmal ein Berg voller, ein Berg Gold, würde Allah von dir nicht annehmen. Und wenn du stirbst, hast aber nicht diesen Glauben, dass du stirbst jetzt. Aber du bist nicht überzeugt, dass das, was dich getroffen hat, es hat dich niemals verfehlen können. Und das, was dich verfehlt hat, es hätte dich niemals treffen können. Wenn du nicht überzeugt bist in dieser Sache und stirbst, dann bist du von Bewohnern des Feuers von Jahannam. Der Prophet Sallam, er sagt es, Abdullah ibn Abbas, ein Kind, er sagt zu ihm, وَأَلَّمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ أَنْ يَنْفَعُوكَ لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكْ. Und wisse, wenn sich die ganze Menschheit versammeln würde, um dir einen Nutzen zu bringen, sie können dir nicht nützen, außer so viel Allah dir geschrieben hat. Subhanallah. وَلَوْ اِجْتَمَعُوا أَنْ يَدُرُّوكَ لَنْ يَدُرُّوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Und sie können dir nicht, auch wenn sie sich sammeln würden, um dir zu schaden, sie könnten dir nicht schaden, außer so viel Allah subhanahu wa ta'ala dir vorher bestimmt hat. Also in deinem Fall, dass es passiert. Wenn du nicht überzeugt bist, halas. Zum Beispiel, du wirst krank. Oder du hast irgendeinen Arbeitsunfall und dein Arm wird ausgerissen. Du gehst zum Arzt hin und her, bla bla bla, er sagt, tut mir leid, du wirst ohne Arm bleiben, wir konnten nichts für sie machen. Ja? Jede Hilfe kam für ihn zu spät, wie man sagt. Ja? Ohne Arm. Was ist mit deinem Arm? Was wirst du machen? Wirst du gegen Gott rebellieren? Ja? Gegen ihn? Unzufrieden sein? Nein, du wirst, wenn dein Glaube in Qadr richtig ist. Wir haben gesagt, wer nicht an Qadr glaubt, ist ein Kafir bei allen islamischen Gelehrten. Das ist eine Sache, bei der es keine Diskussion gibt. Aber was bedeutet richtiges Glauben? Ja? Es bedeutet, dein verlorener Arm, du wirst sagen, Qadr Allahumma shafa. Allah hat entschieden und was er wollte, hat er gemacht. Alles. Allah hat entschieden, dass ich meinen Arm verliere und ich bin mit Allahs Entscheidung was? Zufrieden, Allahs. Das ist der Glaube in Qadr. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Es passiert, du verlierst dein ganzes Vermögen. Dein Haus brennt nieder. Ja? Konnte das passieren, wenn Allah das nicht will? Hat sich das Feuer selbstständig gemacht? Ha? Nein. Konnte nicht. Die Kuffar werfen eine Granate und töten deine ganze Familie. Nur du überlebst. Ha? Konnte diese Granate platzen oder explodieren, wenn Allah das nicht will? Hat sie sich selbstständig gemacht? Ist sie etwas, was selber Entscheidungen trifft in diesem Universum? Oder ist Allah derjenige, der die Entscheidungen trifft, einzig und alleine? Allah ist der die Entscheidungen trifft. Und du sagst, Allah hat diese Entscheidung getroffen. 50.000 Jahre bevor er mich überhaupt erschaffen hat, wurde niedergeschrieben, dass diese Granate hier platzen wird und dass sie meine ganze Familie töten wird. Allah ist der Einzige, der die Entscheidungen trifft. Und ich als Mu'min, als Muslim, bin damit einverstanden und zufrieden. Und dagegen kann man nichts machen. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Was machen Muslime, mit Anführungszeichen, in unserer Zeit, wenn ihm etwas passiert? Ha? Er gibt Allah die Schuld. Er steht gegen Allah. Also warum ich? Warum mich? Warum du? Oh, Mashallah, ein Melek, der nie eine Sünde begangen hat. Warum du? Sei froh, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht gleich bestraft aus seiner Gnade. Tabaraka wa ta'ala. Ha? Wie viele Leute, zum Beispiel, wie viele Leute ist bereit, wenn ihm irgendwas Schlechtes zustoßt, ist bereit, Kufr zu machen. Ja? Anstatt dass er sagt, Allah hat das so entschieden, was soll ich machen? Halas. Ja? Es gibt sogenannte Muslime, wenn du ihm 100 Euro wegnimmst und sagst, ich gebe dir diese 100 Euro nicht weg, außer du beleidigst den Propheten. Du bekommst deine 100 Euro nicht zurück. Außer du beleidigst den Propheten. Ah, da sind sie. Er will sie nehmen, du. Beleidigst du oder? Was macht er? Wenn er in Qadr glauben würde, dann würde er sagen, Allah hat entschieden, dass ich dieses Geld verliere. Dieses Geld gehört nicht mir. Würde es mir gehören, würde ich es niemals verlieren. Aber es gehört nicht mir, Allah hat entschieden, dass ich das verliere. Aber ein Kafir, ein Jahil würde sagen, ja okay, ich mach's und Hauptsache er bekommt sein Geld wieder zurück. Er ist nicht zufrieden mit Allahs Entscheidung. Die Sahaba kommen zum Propheten a.s.w. und sagen, ja Rasulullah, wann wird Allahs Hilfe kommen? Wir halten diese Adha von den Mushrikin nicht mehr aus. Das sind Quälen und Foltern und so, das halten wir nicht. Wann kommt Allahs Hilfe? Der Prophet sagt zu ihm, zu dem Sahabi, radiallahu anhu majma'in, er sagt zu ihm a.s.w., ihr seid entum kaum und testa'jilun. Ihr seid ein Volk, das, wie sagt man, musta'jil? Echt? Übereilig ist. Ihr wollt etwas, wie sagt man das? Voreilig. Voreilig. Voreilig ist das richtige Wort. Nicht übereilig. Übereilig? Hast du Deutsch gelernt? Deutsch plus hat mir sehr gut. Ja. Ihr seid ungeduldig, voreilig. Es gab Menschen vor euch, es gab Völker, wenn der Prophet das sagt, dann meint er Mu'minin, die gefoltert worden sind. Ihm wurde eine Säge auf den Kopf gestellt und dann wurde sein Kopf in zwei Stücken zersägt. Das hat ihn nicht davon, von seiner Religion abgebracht. Allah hat entschieden, dass mein Kopf in zwei Stücke zersägt wird. Glaubst du, ich verlasse meine Religion? Wenn man dich zwingen würde, in dem Sinne, dass er sagt, er kommt zu dir und sagt, Halas, mach jetzt, sag irgendein Wort, das Kufr ist, irgendwas, dass du sagst, ja, ich glaube nicht an Yom al-Qiyamah, du sagst, ja, Koran ist eine Lüge, wa ya'zim billah, oder Hadith ist eine Lüge, wenn das jemand sagt, freiwillig von selber, ist ein Kafir, in einem islamischen Staat werden wir in 3 Tagen Zeit gegeben, dass er Tauba macht, wenn er das nicht wird, wird er gehängt oder geschlachtet oder was weiß ich, was auch immer. Das ist ein Urteil bei allen Mazahib, bei allen 4 Mazahib. Und der strengste Mazahib ist welcher? Mazahib al-Hanafi. Wallahi, das ist der strengste Mazahib bei was? Bei diesen Angelegenheiten. Es gibt ein Buch, inshallah ta'ala, das Buch hatte ich damals nicht gekauft. Ich bereue es jetzt, aber ich werde inshallah ta'ala das Buch bestellen. Das heißt, A'mal Kufriya, au Kufr. Wie geht das, Allahu Akbar? الكفر قولية وعملية عند أئمة الحنفية كفر Taten und Aussagen bei den hanafitischen Gelehrten. Nicht was sie machen, sondern was ist bei den hanafitischen Gelehrten alles Kufr, was du machst oder was du sagst. Bei den anderen Gelehrten ist es vielleicht nicht Kufr, bei den Hanafiten ist es Kufr. Und eine große Zahl von Taten und Aussagen, die bei den Hanafiten als Kufr zählen. Und die sogenannten Hanefiten machen sie tagtäglich. Was wäre mit ihnen in einem islamischen Staat? Wie würden sie? Die würden draufgehen, wenn sie sich nicht bessern und Tauba machen. Jemand kommt und zwingt dich, sagt, Koran ist eine Lüge. Er zwingt dich, er wird dich jetzt töten. Aber nachdem du es gesagt hast, er sagt, Yallah, zieh Leine, schleich dich. Und du gehst weg und machst Tauba in diesen, da bist du entschuldigt. Aber wenn jemand kommt, du weißt, er wird dich hundertprozentig töten, egal ob du sagst oder nicht. Egal ob du sagst oder nicht. Die kommen wie die Mushrikin, ungläubige Soldaten von Bashar al-Assad, Kuffar, Mushrikin. Und nicht nur das. Ein Muslim sagt nicht Bashar al-Assad und seine Soldaten und seine Helfer und Unterstützer von Hodjas und Ulema und Soldaten und Offizieren und so weiter und so weiter. Ein Muslim sagt nicht, die sind Mushrikin jetzt geworden, mit dem Krieg. Nein, sondern sie waren immer Mushrikin. Sie waren immer Kuffar. Nusayriye, diese Sekte. Alawiyin, Nusayriyin, sind immer schon Mushrikin gewesen. Sie waren nie Muslime. Deswegen, wenn jemand kommt und sagt, Bashar al-Assad und seine Soldaten sind Kuffar, jetzt, wo sie mit Ahl-Sunnah kämpfen, mit Ahl-Sunnah und anderen Leuten, die sich dem Islam zuschämen. Jetzt sind sie Kuffar. Jetzt machen wir Takfir über ihn. Das ist falsch. Wo warst du bis jetzt? War er vor dem Krieg kein Mushrik? Waren seine Soldaten vor dem Krieg nicht Mushrikin? Was ist, irgendwas stimmt mit dir nicht? Deswegen sagen wir, er war schon immer Mushrik. So einer schnappt sich einen Muslim und die begraben ihn bis zum Hals in die Erde. Das Video habt ihr wahrscheinlich gesehen. Und er hält so eine Schaufel in der Hand und sagt, sag, la ilaha illa Bashar. Sag, es gibt keinen Gott außer Bashar. Und er sagt, la ilaha illa Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Ja? Und die nehmen und begraben ihn lebendig. Wieso hat er nicht gesagt, la ilaha illa Bashar? Wieso hat er das nicht gesagt? Er wusste, sie werden ihn auf jeden Fall töten. Das sind Mushrikin. Die werden ihn auf jeden Fall töten. Sie werden ihn nicht ausgraben aus dem Loch und sagen, okay, du darfst jetzt gehen. Nein, nein. Sondern der sagt, la ilaha illa Bashar, dann töten sie ihn und er stirbt als Mushrik. Als Kafir. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Weil er wusste, die werden mich sowieso töten. Allahu Akbar. Das ist ein dünnes Härchen, meine Brüder. Entweder du stehst vor Allah als Schehid oder als Mushrik, als Murtad. Ja? Er wusste, dass sie das machen. Er hat das mit seinen eigenen Augen gesehen. Er hat seine Nachbarn gesehen. Ja? Die schnappen ihn auf der Straße, verprügeln ihn und treten ihn und hüpfen ihn auf den Kopf und sagen, sag, es gibt keinen Gott außer Bashar. Er sagt, tuk, sie töten ihn trotzdem. Dann nehmen sie den anderen. Sag, es gibt keinen Gott außer Bashar. Er glaubt, der schießt ihn trotzdem. Er hat sich gedacht, die will mich sowieso töten. Ich werde doch keinen Kufr begehen. Versteht ihr den Unterschied, barakallahu fikum? Ja, du weißt, die werden dich freilassen. Du machst Tauba und gehst deinen Weg weiter. Wie Ammar ibn Yasir, der Sahabi. Die Moschikin haben ihn gefangen. In Mekka. Ja, er war noch ein Sklave dazu. Ja, und haben gesagt, komm, sag irgendwas gegen Mohammed. Ja, und er war noch ein Kind. Und das waren diese Mushrikin, die schlimmste Sorte von Menschen. Solche gibt es noch immer. Von unseren Völkern. Ja? Unsere, die sprechen unsere Sprachen und so. Aber Mushrikin, hochnäsige, arrogante Mushrikin. Die haben Ammar ibn Yasir genommen, haben ihn so gestupst, gestoßen, ausgelassen. Komm, komm, sag was gegen Mohammed. Und halten ihre Schwerter in den Händen. Komm. Ja? Und er hat es gesagt. Die haben ihn so, Allah, zieh deine, geh weg. Und sind geblieben lachend. Hahaha, schau, wir haben ihn. Er kommt weinend zum Propheten und sagt, ja, Rasulullah, die haben mich gezwungen, dass ich gegen dich was sage. Und der Prophet sagt zu ihm, gezwungen, das bedeutet, sie haben mir gedroht, sie werden mich töten, wenn ich es nicht sage. Danach, als sie es gesagt haben, sie haben mich gelassen. Der Prophet sagt, wie war dein Herz, was war mit ihm? Er sagt, Wallahi, es war fest im Iman, es war stark im Iman, aber sie haben mich gezwungen. Der Prophet sagt zu ihm, wenn sie dich noch einmal zwingen, sag es noch einmal. Ja. Versteht ihr mich? Das ist der Unterschied zwischen Zwang und der Unterschied zwischen nach dem Zwang, was passiert. Wirst du trotzdem getötet? Dann sei tapfer, lass dich töten, subhanallah. Ja? Wenn du aber weißt, inshallah ta'ala, sie werden mich eh gehen lassen und so, sie wollen mich nur ein bisschen erniedrigen, ja? Erniedrigen in ihrem Sinne, weil Allah, der Baraka ta'ala sagt, layadurrukum illa adha. Sie können euch nicht schaden, außer um euch zu beleidigen, zu beschimpfen und so. Sollte es aber zum Kampf kommen, und Muslime bewaffnen sich, dann wird Bashar al-Assad und seine Soldaten bezahlen. Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sie bezahlen. Und nicht nur sie, alle anderen Kuffar. Ja? Alle anderen Kuffar, die jemals in der Geschichte Muslime getötet, gefoltert und vergewaltigt haben, ja? Und sie erniedrigt haben, all das hat die Geschichte erst geschrieben. Alles ist auch geschrieben. Nichts kann man vergessen. Und für all das werden die Kuffar inshallah ta'ala teuer bezahlen. Das ist eine Sache, bei der es keine Zweifel gibt. Alle Kuffar, entweder wird Allah subhanahu wa ta'ala die Kuffar selbst bestrafen, auf eine Art und Weise, die niemand kennt außer er. Oder er wird sie bestrafen mit dem, was er sie bestraft, wie zum Beispiel Fluten, oder Brände, oder irgendwelche Wetter, wie sagt man das? Naturkatastrophen. Oder Allah wird sie bestrafen mit den Händen seiner Gläubigen, seiner Mu'minin, seiner Awliya. Entweder die Awliya von den Menschen, oder die Awliya von den Malaika. Ja. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sie töten Muslime in ihren Ländern, aber dafür vergiften sie sich tagtäglich in ihren Ländern. Tausende Leute. Lest einmal zum Beispiel diese Bilanz der Toten von den verschiedensten Krankheiten der Kuffar. Oder Zigaretten zum Beispiel. Oder Leute, die sich selbst ermorden. Oder irgendwelche anderen Drogen. Abhängige, die draufgehen. und so weiter und so weiter. Die Zahl ihrer sozusagen Verunglückten ist viel größer als die Zahl der Muslime, die getötet werden, ihrerseits. Auf jeden Fall, Wallah. Auf jeden Fall. Welche Zahl ist, ich frage euch nochmal, dass ihr das besser versteht. Wer stirbt mehr? Was ist die größere Zahl? Die Muslime, die in den muslimischen Ländern sterben, die getötet werden von den Kuffar, von den Terroristen, namens Amerikaner und andere, Shayatin, la'anahumullah. Diese Zahl der getöteten Muslime, ist die größer oder die Zahl der Kuffar, die tagtäglich sterben an verschiedensten Krankheiten, Naturkatastrophen und so weiter und so weiter? Die Zahl dieser Kuffar, die sterben, ist viel größer, Brüder. Das dürfen wir nicht vergessen. Dann und dort, wo der Muslim schwach ist und selber nichts machen kann, aber er ruft Allah subhanahu wa ta'ala, den Herrscher des Himmels und der Erde, Allah subhanahu wa ta'ala wird sich in seinem Fall, für seine Situation, wird sich Allah subhanahu wa ta'ala sorgen. Allah wird ihn nicht vergessen. Allah wird sich für ihn, selbst persönlich wird Allah sich für den Mu'min rächen an die Kuffar. Aber dann, wenn die Muslime stark sind, dann erwartet Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen, dass sie handeln. Dann Allah hat ihnen hat euch die Stärke gegeben. Allah hat euch die Stärke gegeben. Ihr werdet es natürlich nicht Allah vergessen, ihr werdet Allah rufen, dass er euch unterstützt, weil er ist derjenige, der letztendlich den Sieg gibt. Aber das ist eine Ehre. Was sagen zwei Leute aus dem Volk von Musa? Udkhula alayhimul bab. فَإِنْ دَخَلْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. Stürmt ihre Städte. Stürmt die Stadt. Tretet ein durch die Tore der Stadt. Wenn ihr drinnen seid, dann seid ihr die Gewinner. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten? Nachdem er kräftig wird, nachdem der, wie sagt man das, stark wurde, alayhi salatu wassalam, nachdem der Prophet militärisch stark wurde, was befehlt ihm Allah subhanahu wa ta'ala? Ohne irgendwelche hin und her. Das ist der. Guckt, was ist der Tafsir der islamischen Gelehrten in dieser Ayah. Das ist eine Ayah Muhkema. Und nicht nur das, sogar die letzten Ayat, die Allah seinen Propheten offenbart hat, nicht die ersten. Die ersten waren Kufu Aydiakum. Haltet euch fern, nicht kämpfen. Aber die letzten Ayat waren قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون ها das sind die letzten Ayat, die Allah den Propheten offenbart hat. Bekämpft diejenigen, die nicht an Allah glauben und das jüngste Gericht, und die nicht das verbieten, was Allah und sein Prophet verbieten, und die nicht diejenigen, die nicht die wahre Religion befolgen und glauben, von denen das Buch gegeben wurde, Ahlul Kitab, bis sie nicht Jizya bezahlen, wahum sagirun, bis sie nicht Jizya erniedrigt bezahlen. Bei Zakat, Leute vom Staat, was machen die? Die werden geschickt, dass sie Zakat sammeln, aber Jizya wird nicht gesammelt, sondern du hast einen Termin und du wirst dorthin kommen und deine Jizya zahlen. Weil wenn wir kommen, um die Jizya abzuholen, dann wird es dir schlecht gehen. Und Jizya zahlt man nicht so, ein Kafir darf sie nicht so geben. Weil so, was sagt der Professor Name? Liedul Ulya, Khairu mina liedi Sufla. Die höhere Hand ist besser als die untere Hand. Das bedeutet, derjenige, der Geld gibt, ist besser als der nimmt, der Arme. Deswegen wird es den Kuffar die Jizya zahlen, verboten, ihnen ist es nicht erlaubt, dass er so sein Geld bezahlt, sondern er kommt und er muss es so zahlen. Er ist derjenige, der das Geld erniedrigt bezahlt, und der nimmt in diesem Fall, ist trotzdem besser als er. Das sind die letzten Ayat. Wenn die Muslime Kraft bekommen und Kraft und stark sind, versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Weil wenn sie diese Stärke und diese Macht, die Allah ihnen gegeben hat, wenn sie nicht ausnutzen für die richtige Sache, wird Allah subhanahu wa ta'ala sie wieder verlieren lassen und ihre Ehre wird sich wieder in Erniedrigung verwandeln, weil sie diese Nirma Gottes nicht genützt haben. Und die Kuffar sind ja nicht blöd. um den Muslimen zu erlauben, so kräftig zu werden. Weil wenn das passiert, werden die Osmanen wieder irgendwo hier vor Wien stehen und sagen, ja, ja, stark waren. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Deswegen bekämpfen sie die Muslime. Deswegen ein Muslim, sogar die Stärke, deine persönliche Stärke, ja, wo wirst du sie nützen? An erster Stelle, an allererster Stelle wirst du deine, was ist deine Stärke? Deine Jugend, dein gesunder Verstand, weil je älter du wirst, wirst du immer weniger, wirst du immer mehr vergesslicher und wirst dir weniger merken können. Ja? Du wirst krank, du kannst nicht lernen und so weiter und so weiter. An erster Stelle, an allererster Stelle, deine Sache ist was? Dass du deine Religion lernst. Du nützt die Stärke, die Allah dir gegeben hat. In was? In Ilm. Und was sagt Imam al-Bukhari? Das erste Kapitel. Al-Ilm qabla qawli wal-amal. Al-Ilm qabla al-qawli wal-amal. Ilm ist vor dem Reden, vor der Aussage und vor irgendwelche Tat. Ja? Und wir sind, alhamdulillah, jung. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Unsere Pflicht ist, dass wir lernen. Nicht, dass wir sagen, ja, ich bin mir mein eigener Scheich und hin und her und bla bla bla und dies und das. Nein, sondern unsere Pflicht ist wirklich, dass wir diese Kraft ausnützen, dass wir diese Gesundheit und diese Jugend und diese Stärke, die wir haben, dass wir sie ausnützen, um unsere Religion zu lernen. Ja. Jeder von uns, inshallah ta'ala, ja, wird auf die Prüfung gestellt, wie sehr Allah, tabaraka wa ta'ala, unseren Propheten, alayhi salatu wa salam, liebt. Jeder wird auf diese Prüfung gestellt. Ja? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns keine Prüfungen geben, die wir nicht ertragen können. Ja? Und bei denen wir nicht standhaft bleiben können. Ja?